Dialog 5. Hallo Norbert, hast du mal einen Moment Zeit? Oh, tut mir leid, aber jetzt geht es nicht. Heute Nachmittag, da kann ich.